Wollt ihr etwas dazu sagen? Ja, das wollen wir, Sir. Peter hat Zuko geholfen, weil er in Not war. Ohne zu wissen, worum es ging, manövrierte er sich damit zwischen die Fronten einer Auseinandersetzung, von deren Ausmaßen nicht einmal Zuko etwas ahnte. Er wurde betäubt und bis nach Shanghai entführt. Kurz darauf hat uns drei andere das gleiche Schicksal ereilt. Ja, und alles nur, weil Zuko das Leben als Mitglied der Triaden nicht mehr aushalten konnte und die Machenschaften seiner Mutter nicht mehr mittragen wollte. Dabei ging es ihm aber nicht um ihre kriminellen Handlungen, sondern darum, dass sie gegen die Ehre der Triaden verstößt, dass sie gegen ihren eigenen Clan intrigiert. Ja, aber hat er sie verraten? Nein, er hat sich lediglich zurückgezogen und wollte aussteigen. Ich wollte dich nicht zerstören, Mutter. Ich wollte nur weg, mit all dem nichts mehr zu tun haben. Du wirst diese ganze Stadt in einen Triadenkrieg stürzen. Wir müssen unseren Clan in die Zukunft führen. Und dazu bin nur ich in der Lage. Das zu beurteilen steht dir nicht zu. Wem sonst? Etwa dir? Der funkelnden Schlange? Dem wahren Drachensohn? Lächerlich. Der Bund der Schlangen sorgt schon seit Jahrhunderten dafür, dass die Triaden nicht aus der Reihe laufen und das Gleichgewicht gewahrt bleibt. Gerade für Menschen wie dich, Van Jock, müssen wir Sorge tragen. Aber während gewöhnliche Verbrecher bei der Polizei angezeigt werden, gilt das in Ihrem Fall nicht, Van Jock. Sie haben sich vor jemand anderem zu verantworten. Vor demjenigen, vor dem ich dich beschützen wollte, bis ich gesehen hatte, wer du wirklich bist. Hättest du mich doch gehen lassen, Mutter. Hättest du Peter und seine Freundin nicht mit hineingezogen und bedroht. Lass ihn reden, Schwester, wir verschwinden. Du bist ein Narr, mein Sohn.